das Album gesteckt. Tränen unter der Maskerade und der Download ist perfekt. Hoffe, dass das Werk euch gefallen wird. Wenn nicht, ist es mir egal, spiele Angry Bird. Rappen ist eine Lebenseinstellung und für mich ist sie keine Musik. Man rappt nicht einfach nur Texte auf einen Beat, sondern versucht Gefühle für andere sichtbar zu machen. Ob legal oder legal, schafft ein Lied, ist ein Lied.